Während Pat den Parkplatz verlässt, kreischt der Motor seines armen alten Mustang um Hilfe. Auf dem Asphalt bleibt eine lange Gummispur zurück. »Na, deine Reifen werden sich bedanken«, denkt Danny, »aber wenigstens wird ihm Pat Grady nicht mehr auf die Nerven gehen.« Als er abends nach Hause kommt, Jesse fährt ihn hin, steht sein Pickup vor dem Trailer. In der Fahrerkabine ist überall Fingerabdruckpulver verschmiert und es riecht wie nach Äther, wahrscheinlich von dem Zeug, das man auf der Suche nach Blutflecken benutzt hat. Der Schlüssel liegt im Becherhalter, sein Handy auf dem Beifahrersitz. Am Dienstag, dem glorreichen Unabhängigkeitstag, schläft Danny aus. Während er ein spätes Frühstück verzehrt, fällt ihm ein, dass er zwar den Autoschlüssel mitgenommen hat, sein Handy aber immer noch im Wagen liegt. Er holt es, hauptsächlich weil er sehen will, ob eine Nachricht von Margie eingetroffen ist, vielleicht etwas mit Feuerwerk-Emojis. Die wünscht ihm jedoch keinen schönen 4. Juli und E-Mails sind auch keine da, aber auf der Mailbox ist eine Nachricht von seinem Anwalt, der um Rückruf bittet. Danny kann sich denken, worum es geht. Er wünscht Ball einen schönen Feiertag. Ball wünscht ihm dasselbe. »Wahrscheinlich rufen Sie wegen Ihrem Honorar an, aber man hat mir meinen Wagen erst gestern zurückgebracht.« Wobei ihm bitterlich bewusst ist, dass er sich ziemlich wie Pat Grady anhört. »Ich bringe den Scheck heute Nachmittag in Ihre Kanzlei.« »Darum geht es nicht. Sie stehen in der Zeitung.« Danny runzelt die Stirn. »Was soll das heißen? In der von Belleville?« »Nein, nicht im Telescope. In der Plains Truth.« Danny schiebt die Müsli-Schüssel von sich. »Meinen Sie etwa dieses Gratisblatt, wo massenhaft Rabattcoupons drin sind? Das nehme ich nie mit.« »Genau das meine ich. Weil meine Gehilfin Sarah mich darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich zusammen mit meinem Morgendonut ein Exemplar mitgenommen. Das Blatt finanziert sich ausschließlich durch Anzeigen, deshalb kann es kostenlos verteilt werden. Und offenbar bringen die Anzeigen ordentlich was ein. Jedenfalls liegt es in jedem Supermarkt, jedem Kiosk, jedem Baumarkt und jeder Tankstelle aus. Und das in 4 Counties.« Der redaktionelle Inhalt, soweit man davon sprechen kann, besteht aus lokalen Sportnachrichten, rechtsgerichteten Kommentaren und 2-3 Seiten Leserbriefen, in denen hauptsächlich geschimpft und gegeifert wird. Was Nachrichten angeht, ist denen Schnuppe, was sie drucken. Und in der neuesten Ausgabe gehört dazu der Name der toten Frau. Den haben Sie abgedruckt? Ja. Yvonne Wicker aus Oklahoma City. Und hören Sie sich das an. Die Polizei hat einen anonymen Tipp erhalten, der sie zu dem provisorischen Grab des unglückseligen Mädchens hinter einem verlassenen Gebäude in Gunnell geführt hat, einem kleinen Ort nahe der Grenze zu Nebraska. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, wurde der Tippgeber als Daniel M. Coughlin identifiziert, derzeit an der Wilder High als Hausmeister beschäftigt. Wie verlautet, unterstützt er die Beamten vom KBI bei ihrer Jagd nach dem Mörder. Danny ist völlig perplex. Dürfen die denn sowas? Meinen Namen abdrucken, obwohl man mich noch nicht mal angeklagt hat? »Normale Zeitungen würden das nicht tun, aber die Plains Truth ist nun mal keine richtige Zeitung, bloß Klolektüre. Übrigens ist das noch nicht alles. Weiter steht da, auf die Frage, woher Mr. Coughlin den Ort der Leiche kannte, hielt unsere Quelle sich bedeckt. Womit die Leser zwar nicht offen aufgefordert werden, selbst die Punkte zu verbinden, aber das ist ja naheliegend.« »Gilbert«, sagt Danny, die freie Hand hat er zur Faust geballt. »Nehmen wir an, ich stimme Ihnen zu, dass der das war. Oder Davis, die bestimmt nicht, sondern er. Aber beweisen kann man das nicht. Bescheid wussten auch die 5, 6 Leute, die uns in Manitou in der Polizeistation gesehen haben, darunter der Polizist, der sie von zu Hause zur Befragung kutschiert hat. Dazu kommen ihre Nachbarn im Trailerpark. Die konnten sich ja ausrechnen, weshalb die Polizei bei ihnen war.« »Klar. Und Becky hat es auch gewusst. Er hat ihr sogar von dem Traum erzählt, aber trotzdem...« »Ach, er hat nicht genug in der Hand, mich verhaften zu lassen, also macht er sowas.« »Voreilige Schlüsse zu ziehen ist jetzt kaum hilfreich, also ach kommen Sie, Sie haben ihn doch selbst gesehen und gehört.« Ball seufzt. »Danny, Sie brauchen einen Anwalt, der Sie besser beraten kann als ich, einen, der sich im Strafrecht auskennt.« »Ich halte mich vorläufig lieber an Sie. Vielleicht löst sich ja alles noch in Wohlgefallen auf. Kann sein. Nur zwei Wörter, aber die reichen aus, um Danny klarzumachen, dass Ball das für unwahrscheinlich hält, möglicherweise sogar für absurd.